WDR 5. Neugier genügt. Is there anybody out there? Wir befinden uns irgendwann irgendwo im unendlichen Universum. Ein Alien streift mit seinem Raumschiff gemütlich durchs All. Er nimmt gerade sein zweites Frühstück ein, da rumst ihm mit über 60.000 km/h eine Dose vor die Frontscheibe. Nach einem ersten Moment der Verblüffung fliegt er dem Gegenstand hinterher, sammelt ihn ein und untersucht ihn. Es ist, oder vielmehr war, ein halbrundes Ding mit langen Metallfühlern. Das Einzige, was der Außerirdische noch unversehrt bergen kann, ist eine goldene Schallplatte. Eine Nadel und eine Gebrauchsanweisung, die sich zunächst als etwas knifflig erweist. Doch dann dreht sich die Scheibe, wie vorgeschrieben, mit 16 2/3 Umdrehungen und der Alien setzt die Nadel auf. Was er da hört, das verblüfft ihn noch mehr. Wir drehen die Zeit ein wenig zurück und befinden uns in den 60er Jahren auf einem Planeten, der von seinen Bewohnern Erde genannt wird. Besonders gut scheint es den Erdenmännchen dort nicht zu gefallen, denn im Moment versuchen sie mit allen Mitteln von ihrem Planeten wegzukommen. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Wir wollen also nicht zum Mond oder sonst irgendwohin, weil es ein Spaziergang ist, sondern weil es ein harter Weg ist für harte Männer. Und nur auf harten Wegen kann man harte Gegner hinter sich lassen. Wie in diesem Fall die rote Gefahr hinter dem eisernen Vorhang. So glaubt man in den 60ern. Der Kalte Krieg ist in seine heiße Phase eingetreten. Die Erde reicht nicht mehr. Star Wars hat begonnen. Jetzt heißt es, wer hat im All die Nase vorn? The world is not. Und am 21. Juli 1969 schaffen sie es dann tatsächlich. Ein dickes, weißes Männchen titscht freudig auf dem öden, staubigen Mond herum. Und die Menschheit freut sich mit. Und hinter vorgehaltener Hand wird jeder, der heil wieder auf die Erde zurückkommt, vor allem eines gefragt. Bist du da oben jemandem begegnet? Is there anybody out there? Raumfahrtwissenschaftler halten sich zu dieser Zeit und dieser Frage per se bedeckt. Denn wer Ende der 60er auch nur laut darüber nachdenkt, ob es ein Leben außerhalb der Erde geben könnte, der verliert seinen Ruf und vermutlich auch seinen Job. So etwas dürfen nur Künstler. Von ihnen erwartet die Menschheit geradezu eine Auseinandersetzung mit dem Weltraum und außerirdischem Leben. Viele Musiker geraten in den 60s in den Bann der Raumfahrt. Klar, über die endlosen Weiten der Prärie zu singen ist sowas von out, wenn unsere Vorstellungskraft auf einmal für 2000 Lichtjahre von zu Hause reicht. Ende der 60er entwickelt sich sogar ein eigenes musikalisches Genre, der Space Rock. Eine Musikrichtung, die uns einen akustischen Eindruck vom Weltraum vermittelt. Dunkel muss es dort sein, aber irgendwie auch leuchtend grell. Und heiß ist es da oben sowieso, mitunter aber auch unsäglich kalt. Und vor allem ist der Weltraum ein Ort, an dem man sich so richtig einsam und alleine fühlen kann. Der einsamste Mensch der Welt, Verzeihung des Universums, ist vermutlich Major Tom, der am 11. Juli 1969 von seinem Schöpfer David Bowie auf die Reise geschickt wird. Genau 5 Tage vor dem Start von Apollo 11, der ersten Mondlandemission. ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Am 24. Juli 1969 macht Neil Armstrong seinen berühmten kleinen, großen Schritt auf die Mondoberfläche. Zu dieser Zeit schwebt Major Tom schon einsam und verlassen der Ewigkeit entgegen. Noch schnell einen Gruß an die Frau und weg ist er. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirts you wear. Der Weltraum scheint den Künstlern hier auf der Erde zusätzliche Schubkraft für Emotionen zu verleihen. Das gilt für Musiker genauso wie für Autoren und Regisseure. Der Science Fiction erlebt parallel zum wirklichen Wettlauf ins All eine rasante Entwicklung. Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir befinden uns in einer fernen Zukunft. Dies sind die Abenteuer des neuen Raumschiffs Enterprise, das viele Lichtjahre von der Erde entfernt unterwegs ist, um fremde Welten zu entdecken, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Die Enterprise dringt dabei in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Mittlerweile sind es Science Fiction und Space Rock, die immer mehr auch die Fantasie von Weltraumwissenschaftlern und Astronauten beflügeln. Und aus der Fantasie erwächst eine ernsthafte Auseinandersetzung. Die Liste der Astronauten, die von UFO-Erlebnissen oder gar Alien-Begegnungen berichten, ist mittlerweile gefüllt mit großen Namen. Leroy Gordon Cooper erzählt von UFO-Sichtungen während seiner aktiven Zeit als Pilot und Raumfahrer. Edgar Mitchell berichtet nach seinem Ausscheiden aus der NASA, dass US-Militär halte Berichte über Begegnungen mit Außerirdischen unter Verschluss, um die Menschheit nicht zu beunruhigen. Und selbst Buzz Aldrin, der zweite Mann auf dem Mond, spricht inzwischen aus, was früher nicht gegangen wäre. Es ist nicht nur denkbar, sondern aus rein wissenschaftlicher Sicht sogar wahrscheinlich, dass wir nicht alleine sind. Is there anybody out there? Die mögliche Existenz von Außerirdischen wirft spätestens seit Mitte der 70er die Frage auf, wie geht man eigentlich damit um, dass es außer uns Menschen vermutlich noch andere Lebensformen gibt. Ob intelligent oder nicht, sei vorerst dahingestellt. Erst einmal geht es um belastbare Beweise, dass extraterrestrisches Leben existiert. Und der derzeit machbarste Weg, dies zu tun, ist, den Weltraum abzuhören, nach fremden Signalen. Doch mit dem Hören ist das nicht so einfach, denn im Weltraum existiert keine Luft, die es braucht, damit sich Schallwellen ausbreiten können. Darum hört sich ein vorbeifliegendes Raumschiff nicht so an, wie es im Science-Fiction dargestellt wird, sondern so. In der Raumstation ISS ist eine Unterhaltung nur deshalb möglich, weil sie mit Luft gefüllt ist. Aber außerhalb der ISS herrscht Ruhe. Wie also will man das All dann nach Außerirdischen abhören? Ganz einfach, das All ist voll von magnetischen Wellen, die sich in für uns hörbare Laute übertragen lassen. Genau wie beim Radio. Jeder Himmelskörper beeinflusst die Magnetwellen auf eine ganz eigene charakteristische Art. Und diese Wellen fangen wir hier auf der Erde ein. Dafür steht uns ein weltweites Netz von gigantischen Radioteleskopen zur Verfügung, wie etwa das in Effelsberg in der Eifel oder auch Big Ear, das große Ohr der Ohio State University. So ist es möglich, zum Beispiel Quasare, die Kerne von aktiven Galaxien für uns hörbar zu machen. Aber man hält auch Ausschau nach Signalen, die nicht von natürlichen Himmelskörpern stammen. Die Suche nach extraterrestrischer Intelligenz, auch kurz SETI genannt, beschäftigt seit Beginn der 60er Jahre Wissenschaftler rund um den Globus. Und am 15. August 1977, so scheint es, fängt Big Ear in Ohio ein erstes Hallo ein. Oder jedenfalls etwas Ähnliches. Ein Signal, das zunächst als unscheinbare Zahlen- und Buchstabenreihe auf einem Computerausdruck erscheint. 6EQUJ5. Das Signal hebt sich so deutlich vom ständigen Hintergrundrauschen des Universums ab, dass der diensthabende Wissenschaftler an den Rand des Ausdrucks das Wörtchen »Wow« kritzelt. Mit Ausrufezeichen. Die allgemeine Auffassung der Wissenschaft ist, das sogenannte Wow-Signal sei kein Beweis für außerirdisches Leben. Andererseits gäbe es bis heute keine andere logische Begründung. Is there anybody out there? Wie es also scheint, ist da wirklich jemand. Und anders als noch ein paar Jahre zuvor, man geht offener mit dieser Möglichkeit um. 5 Tage nach dem Empfang des Wow-Signals wird Voyager 2 auf eine weite Reise geschickt. 16 Tage später folgt Voyager 1. Die beiden Raumsonden haben den Auftrag, weit entfernte Planeten zu erkunden und die Daten zurück zur Erde zu schicken. Aber sie haben noch eine andere Mission. Sie sollen fremden Lebewesen einen Eindruck von unserer Erde vermitteln. Da sich die Voyager-Sonden immer weiter aus unserem Sonnensystem entfernen, hält man es für möglich, dass sie irgendwann einmal in die Hände von Außerirdischen geraten. Und so hat man beiden Sonden jeweils eine goldene Schallplatte mit auf den Weg gegeben, eine Schallplattennadel und eine Bedienungsanleitung für den Fall, dass das Überraschungsei die intellektuellen Fähigkeiten der grünen Männchen deutlich über- oder unterschreitet. Auf den Platten befinden sich Musikstücke, Geräusche, Grußbotschaften, Fotos und Zeichnungen vom Alltag auf der Erde. Es beginnt mit einem Gruß des damaligen UN-Generalsekretärs Kurt Waldheim. I send greetings on behalf of the people of our planet. We step out of our solar system into the universe seeking only peace and friendship. We know full well that our planet and all its inhabitants are but a small part of this immense universe that surrounds us, and it is with humility and hope that we take this step. So, wir sind also nur ein kleiner, unbedeutender Planet auf der Suche nach Frieden und Freundschaft in Demut und Hoffnung. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Der ausgesprochen friedliebenden Einleitung folgen Grüße in 55 verschiedenen Sprachen dieser Erde. Silama Chemen. Gawai Homa. Zuck Gawai. Ping On. Gin Hong. Fai Lo. Heitelike Grüße an Iderein. Herzliche Grüße an alle. Und für den Fall, dass die kleinen grünen Männchen weder Luganda, Hethitisch, Nguni oder Deutsch verstehen, gibt man ihnen zusätzlich eine Universalsprache mit aufs Ohr. Musik. Zu den ausgewählten Musikstücken zählen unter anderem die brandenburgischen Konzerte von Bach, die Zauberflöte von Mozart, Beethovens 5. Symphonie, aber auch zahlreiche Stücke internationaler Volksmusik, wie etwa aus dem Senegal, Musik der Navajo-Indianer und auch ein indischer Raga wurde mit ins All geschickt. Zu den bekannteren Stücken zählen Louis Armstrongs melancholischer Blues und Chuck Berrys Johnny B. Goode. Auch die Beatles sollen mit Here Comes the Sun vertreten sein. Die 4 Pilzköpfe geben ihr Einverständnis, aber die Emi lehnt ab. Wer weiß, vielleicht fürchten die Plattenbosse Rechtsstreitigkeiten vor dem intergalaktischen Gerichtshof. Auch andere Informationen über den Menschen und sein Leben auf der Erde werden abgelehnt. So weigert sich die US-Raumfahrtbehörde, ein Foto mit 2 unbekleideten Menschen an Bord der Voyager zu geben. Man wolle fremde Zivilisationen ja nicht mit Pornografie konfrontieren. Kirk an Enterprise. Scott hier, Sir. Beamen Sie mich an Bord. Beamen Sie mich hoch! Die Art und Weise, in der sich die Menschheit auf den beiden Voyager-Raumsonden präsentiert, bietet damals wie heute reichlich Grund zur Diskussion. 115 Fotos und eine Vielzahl von Alltagsgeräuschen sollen ein rundes Bild der Menschheit abgeben, so wie sie ist. Der Alien, der einst eine Voyager-Sonde knackt, wird also Bilder finden wie etwa eine Gruppe von Kindern, eine Szene im Supermarkt, eine stillende Mutter, einen Fluss, Aufnahmen von Städten und vom Landleben, von einer Autobahn und von einem Fischerboot. Ähnlich die Geräusche, die auf der goldenen Schallplatte zu finden sind. Hier gibt es Vulkanausbrüche, Wind, Frösche, Züge, Autos, Aufnahmen von einem Baby, vom schlagenden Herzen, Lachen und zuletzt sogar einen Kuss. Eigentlich also stellt sich die Welt so dar, wie sie ist, oder? Der Biologe Heinrich Karl Erben kritisiert, es würde ein verzerrtes Bild der Menschheit erschaffen und die erste Nachricht, die wir an unsere Brüder im All senden, sei eine glatte Lüge. Solange nicht auch Bilder von hungernden Kindern, Geräusche von sterbenden Walen und Hinweise auf die kriegerische Geschichte des Planeten mitgeschickt würden, wäre die Kommunikation verlogen und keine gute Basis für eine Kontaktaufnahme. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? Auch einige Astronauten melden sich zu Wort, denn die Suche nach dem außerirdischen Leben gestaltet sich nun doch als eine, die auf sehr lange Zeit angelegt ist. Die Menschen sollten in der Zwischenzeit damit beginnen, die Probleme auf der Erde zu lösen. Allerdings könnte dabei ein Blick von draußen sehr hilfreich sein. Dr. Edgar Mitchell, 1971 mit Apollo 14 auf dem Mond gelandet. Viele von uns meinen, dass sich der Horizont der Menschen, die Einfluss haben in der Welt, der Politiker besonders, gewaltig verändern würde, wenn sie nur mal die Erde als kleinen Ball im Universum zu sehen bekämen. Frank Borman, Astronaut an Bord von Gemini 7 und Apollo 8, ist allerdings skeptisch, ob die Heilung von Dauer ist. Ich glaube, das wäre eine Sache von 15 Minuten, wo Sie fassungslos, total beeindruckt wären. Und dann kämen Sie auf die Erde zurück und es ist vorbei. Wäre es da nicht besser, Sie auf den Mond zu schießen und dort zu lassen? Das kann es wohl auch nicht sein. Aber tatsächlich kommt ein Großteil der Astronauten, die auf dem Mond waren, verändert zurück. Die einen werden Maler, andere Dichter, noch andere Laienprediger. Eines eint sie alle, sie gehören zu einer kleinen Gruppe von Menschen, die die Erde aus großer Distanz erlebt haben, weiter weg als jede Raumstation, von einem anderen Himmelskörper ausgesehen. Sie alle sind eine Zeit lang außerirdisch gewesen und sie alle schildern die Erde als verletzlich und schützenswert. Ein bunter, schöner Fleck im tiefschwarzen Universum. Eigentlich müssten uns die Aliens da draußen um eine solche Erde beneiden. Und genau das sieht der Physiker Stephen Hawking als Problem. Auch er ist von der Existenz außerirdischen Lebens überzeugt, aber er hält eine Kontaktaufnahme von unserer Seite für keine gute Idee. Auch den Indianern hätte es nicht gut getan, sich einer weiterentwickelten Zivilisation zu öffnen. Vielleicht läuft unser Erstkontakt ja so ab, wie es Science-Fiction-Autor Douglas Adams mit einem Augenzwinkern formuliert hat. Bewohner der Erde, bitte herhören. Hier spricht Protestnik Vugun Yeltsin vom Galaktischen Hyperraumplanungsrat. Wie Ihnen zweifellos bekannt sein wird, sehen die Pläne zur Entwicklung der Außenregionen der Galaxie den Bau einer Hyperraum-Expressroute durch Ihr Sternsystem vor und bedauerlicherweise ist Ihr Planet einer von denen, die gesprengt werden müssen. Das Ganze wird nur etwas weniger als 2 Ihrer Erdenminuten in Anspruch nehmen. Danke. Da hätten wir dann also den Salat. Die Voyager-Sonden sind unterwegs und nicht mehr zu stoppen. Die Tonkonserven mit unseren herzlichen Grüßen haben eine geschätzte Lebensdauer von 500 Millionen Jahren. Da kann also noch einiges kommen, solange die Aliens überhaupt ein Interesse daran haben. Oder vielleicht läuft es auch eher so ab, wie sich die Macher des Raumschiff Enterprise das ausgedacht haben. Für euch besteht Hoffnung. Wir treffen vielleicht in ein paar tausend Jahren mit euren Abgesandten zusammen, um mit ihnen ein Abkommen zu schließen. Noch seid ihr halb wilde, aber es gibt für euch Hoffnung. Wenn ihr reif genug seid, nehmen wir Kontakt mit euch auf. Oder anders gesagt, bitte rufen Sie uns nicht an. Im Bedarfsfall melden wir uns bei Ihnen. Herzlichen Dank für die gute Musik und einen schönen Tag. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.